Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es läuft gerade PR-mäßig nicht besonders gut für Facebook. Da kann eine kleine Image-Kampagne nicht schaden, dachte sich das Unternehmen und hat mehrere deutsche Journalisten in die Europazentrale nach Dublin eingeladen. Sie haben sich nicht getraut, unseren Netzreporter Andi Noll einzuladen, weil der immer besonders kritisch ist. Aber der hat mit Kollegen gesprochen, beziehungsweise von Kollegen was erfahren. Was gab es denn zu erfahren für die Kollegen, Andi? Ja, Facebook hat alles unter Kontrolle auf jeden Fall, ne? Das zumindest ist so der Eindruck, den die Unternehmensvertreter von Facebook vermitteln wollten. Und so hat die für User-Kommentare zuständige Managerin versichert, dass es zum Beispiel keinen Bearbeitungsstau für angezeigte Hassposts gibt. Diese Vermutung wurde ja immer wieder geäußert, weil eben die Zahl dieser Hassposts in der Flüchtlingskrise geradezu explodiert ist, aber weiterhin nur sehr wenig, zumindest wenn man so in den Timelines guckt, sehr wenig gelöscht wird. Wie hat Facebook das denn versucht zu erklären, dass so wenig gelöscht wird? Ja, eine Erklärung, so die Managerin, ist zum Beispiel eine falsche Begründung für die Beschwerde. Wer Hassbotschaften als Pornografie meldet, weil er vielleicht glaubt, dass damit die Meldung dann schneller bearbeitet würde, der erreicht offenbar genau das Gegenteil, denn Pornobeschwerden werden von einem sprachübergreifenden Team abgearbeitet, Hassbotschaften dagegen angeblich von Muttersprachlern, die an offenbar 4 Standorten sitzen, Dublin in Europa, da waren auch die Journalisten eingeladen, das ist ja die Europazentrale, Austin in Texas und Menlo Park in Kalifornien und im indischen Hyderabad. Ob ein Post von einem oder mehreren Usern gemeldet wird, das spielt offenbar keine Rolle. Also Dublin, einer der Zentralen, und da waren die Journalisten ja auch. Was konnten Ihnen denn die Löschadministratoren, die da arbeiten, so berichten von ihrer Arbeit? Ja, eine Zentrale übrigens, das sei vielleicht noch erwähnt, an der noch nicht einmal ein Facebook-Logo prangt oder überhaupt ein Schriftzug. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Europazentrale, in der mehr als 1000 Leute arbeiten. Aber was durften die Journalisten berichten? Fast nichts. Es wurde zwar ein deutscher Muttersprachler aus der Löschbrigade präsentiert, der angeblich schon mehrere Jahre da arbeitet, aber Name, Aussehen, Heimatstadt, all das durften die Journalisten nicht veröffentlichen. Der Mitarbeiter durfte noch nicht einmal sagen, ob bei der Arbeit neben ihm ein anderer deutschsprachiger Kollege sitzt, den er mal nach dessen Einschätzung fragen kann. Seine Aussagen beschränken sich im Grunde offenbar darauf, dass der Sommer 2014 mit der Fußball-WM sehr entspannt war. Klar, da gab es wenig mit Hass. Dieses Jahr dagegen war ziemlich heftig, dieser Sommer. Also er, so schreibt das Blog Wirres.net, eine Simulierung von Aufklärung durch Facebook als wirkliche Aufklärung. So, aber der Typ, der da präsentiert worden ist, war jetzt nicht der einzige Löscher, der sich da um die Hasskommentare kümmern soll. Nee, es gibt ja von Facebook immer wieder die lange Standard- und bekannte Standardantwort, und die gab es wohl auch beim Besuch in Dublin wieder. Es gäbe hunderte Personen, die eben sich um diese Hassposts kümmern. Wie viele Deutsche da im Team sind oder Deutschsprachige, das konnte oder wollte die Managerin der deutschen Journalistengruppe nicht sagen. Auch die Arbeitsplätze durften sich die Kollegen nicht anschauen. Wie ernst nimmt Facebook denn das Problem mit dem Hass? Ja, offiziell sagt Facebook immer, das ist sehr, sehr wichtig, aber das Netzwerk, klar, hat 1,4 Milliarden Nutzer, 350 Millionen Fotos werden pro Tag hochgeladen. Neben Hass kümmern sich die Teams oder auch automatisierte Software-Algorithmen um Rache-Pornos, Mobbing, Gewaltposts, Propaganda von Terrorgruppen etc. Der Hass, so die Aussage durchaus von Facebook-Mitarbeitern, ist ein kleines Problem unter vielen. Jetzt gibt es ja in den USA eine andere Auffassung darüber, was Hass ist und was unter freie Meinungsäußerung fällt als in Deutschland und was nicht. Genau, und das ist ja auch der zentrale Vorwurf, der Facebook immer wieder aus Deutschland gemacht wird. Es gelten, so glaubt man, die US-Standards. Heißt, nackte Brüste werden sofort gelöscht. Hass kann fast immer stehen bleiben. Dieser Eindruck steht übrigens im Gegensatz zur offiziellen Linie des Unternehmens. Man bilde kein Rechtssystem irgendeines Landes ab, sagt dazu die Community Managerin. Man habe eigene Community-Richtlinien. Allerdings gäbe es ja in Europa noch nicht einmal einen Konsens, was Hasspostings oder was ein Hassposting sei und was eben nicht. Dass die Community-Regeln aber nicht unbedingt die deutsche Debattenkultur widerspiegeln, zeigt auch ein anderes Beispiel. Anders als deutsche Zeitungen hat Facebook zum Beispiel mit Werbung von der rechtsextremen NPD offensichtlich keine Berührungsängste. Jedenfalls gibt es derzeit Klagen über NPD-Werbung im Stream von Usern, die überhaupt keine NPD-Seite geliked haben oder politisch auch ganz anders verortet sind. Facebook ist auf einem Image-Feldzug, hat eingeladen Journalisten in die Zentrale nach Dublin, in die Europazentrale. Hat nicht so richtig funktioniert mit der Image-Verbesserung, zumindest nicht bei Andi Noll, unserem Netzautor. Radio Wissen. Schaum oder Hase?